weiter. Hallo, darf ich mal eine Runde deine Eltern haben? Wer ist denn da? Ich. Wer bist du denn? Leo. Ach, der Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Blogcast vom blog.über.de. Heute wieder mit dabei ist René. Ja, und unsere Taxi-Radiostimme Stefan. Wie bin ich jetzt schon dran? Ja, du bist gemeint, Stefan. Wieso Sexy-Radiostimme? Wer sagt denn sowas? Naja, dem Feedback konnte ich entnehmen, dass deine Stimme sehr gut angekommen ist. Oh, zum Glück haben wir jetzt keine Kamera, und die wäre jetzt knallrot, das Bild. Ja. Also, wie schon gesagt, wir haben eine ganze Menge Feedback erhalten zu unserem ersten Blogcast. Ja, danke schön dafür. Und das war durchweg positiv. So soll es sein. Deswegen machen wir auch diese zweite Sendung. Genau so ist es. Natürlich wollen wir auch für die zweite Sendung eine Menge Feedback haben. Und da gibt es einige Möglichkeiten, Stefan. Klär uns mal auf. Also, ihr habt die Möglichkeit. Entweder schreibt ihr uns eine E-Mail an blog@juba.de oder ihr nutzt die Kommentarmöglichkeit unter den Beiträgen im Blog oder sogar das Kontaktformular, wie es schon einige gemacht haben. Oder wenn ihr ganz clever seid, greift ihr zum Hörer, so wie der Leo eben, und sprecht einfach auf unsere Mailbox unter der Berliner Rufnummer 20 23 68 03. Genau. Und wir würden uns freuen, wenn da eine Menge reinkommt. Und wie gesagt, wir spielen es auch. Und lesen es auch vor. Genau, also überlegt euch genau, was ihr da sagt. Und eine kleine Änderung gibt es seit dieser Folge. Und zwar wird der Podcast auf podshow.com gehostet. Das gibt uns die Möglichkeit, mit dem Traffic besser klarzukommen. Und die zweite gute Möglichkeit ist, dass wir da Musik zur Verfügung haben, die wir frei benutzen dürfen. Und das soll natürlich auch nicht unerwähnt bleiben. Wir haben vorneweg im Jingle gehört von Brick Daniels, One Monkey, Don't Stop the Show. Und als Soundteppich ist von Carl Cabbage, Breezy. Also die beiden sollten nicht unerwähnt bleiben, weil sie natürlich auch Bestandteil der Sendung sind. Ja, da muss ich auch mal sagen, vielen Dank, René, dass du das so organisiert hast. Und die haben eine Menge Geld gespart. Auf jeden Fall. Eine Sache liegt uns noch am Herzen. Unser Tippspiel. Die Bundesliga-Saison startet ja bald wieder. Stefan, wann genau? Die Bundesliga startet am 11. August und wie ihr im Blog gelesen habt, natürlich erstmal ohne mich. Tut mir natürlich, Stefan, aber du kannst die Ergebnisse in der Zeitung dann lesen. Genau. Und die NFL startet auch zeitgleich. Wann startet die? Zeitgleich. Achso, ja, da war ich jetzt zu schnell, tut mir leid. Macht nichts. Und sag doch mal ein Datum. Auf jeden Fall, wenn ihr mittippen wollt, dann schickt uns einfach eine Mail oder ruft an. Um die Telefonnummer zu hören, einfach nochmal kurz zurückspulen. Stefan hat die Kontaktmöglichkeiten ja gerade am Anfang genannt. So, eine andere sportliche Sache liegt mir auch noch am Herzen, mir persönlich, und zwar wird am 17. September ein Benefizspiel des American Football Vereins Berlin Bullets stattfinden. Wir suchen dann auch Helfer und wir suchen auch Spendenempfänger. Also wenn ihr mithelfen wollt oder nicht das Geld haben wollt, sondern jemanden kennt im Bereich Jugend hier in Berlin, der das Geld verdient hätte, dann gebt mir einfach eine kurze Info. Sag doch nochmal, für was die Spende letztes Jahr war. Für welches letztes Projekt? Letztes Jahr ging das Geld an die Arche in Berlin-Hellersdorf. Das ist, glaube ich, richtig, das Geld. Hoffentlich wird das dieses Jahr auch wieder was. Da drücken wir die Daumen und ich denke mal, da wird sich doch einer finden. Garantiert. So, dann kommen wir schon zur Sendung, würde ich sagen, ne? Jetzt geht's los. Zwei große Themen haben wir heute. Und zwar einmal öffentlicher Nahverkehr. Und das zweite wird sein, ein paar Juli-Ereignisse, die noch von unseren Bloggern berichtet wurden. Dann würde ich sagen, lege ich mal los. Schwerpunkt Nahverkehr. Man muss dazu sagen, wir haben ja, es ist ja jetzt schon immer rausgekommen, dass wir viel erleben. René fährt meistens U-Bahn und ich fahre meistens S-Bahn. Und leider vermissen wir da jemanden. Stimmt's, René? Richtig, den U-Bahn-Performer. Genau. Und zwar, wir sind ja jetzt quasi schon 4 Jahre immer auf dem Weg von Hellersdorf oder Marzahn Richtung Pankow. Und bis zum letzten Jahr war es so, dass jeden Morgen immer um dieselbe Zeit am selben Bahnsteig der U2 am Bahnhof Alexanderplatz kam der U-Bahn-Performer und seine Friends. liebevoll haben wir ihn auch mal... Der Casanova. Genau, richtig. Und ja, das war unglaublich, was der dort für eine Show geboten hat, ne? Im Prinzip hat er seine schauspielerischen Fähigkeiten gezeigt und war dabei noch sportlich hoch 3, wenn man so will. Also sportlich deswegen, weil er in der U-Bahn von Klimmzügen über, was hat er noch gemacht? So eine Überschläge, da, ne? Der hat immer Shows vorgeführt und da war er meist irgendein Kämpfer. Genau. Und sein schauspielerisches Talent hat er so unter Beweis gestellt, er hat mehrere Rollen irgendwie, konnte er, ne? Also verschiedene Personen, die man auch an verschiedenen Tagen wiedererkannt hat und hat die praktisch in Gespräche verwickelt, also sich selber gespielt sozusagen. Ne? Selbst ein Zwiegespräch geführt, ja. Also es war so interessant, dass ich, wenn ich ihn gesehen habe an der U-Bahn, mich gleich so leicht neben ihn gestellt habe, um so nah wie möglich bei ihm zu sitzen, um alles voll mitzukriegen. Ja, und das war absolute Unterhaltung, auch immer in der U-Bahn. Ne? Pur. Richtig, und da ist er mit uns immer bis Pankow gefahren. Richtig. Und sein Programm reichte halt von romantischen Stücken bis hin auch zu Streitgesprächen, ne? Das gab's auch. Ja, das gab's auch. Ja, aber also, war echt unglaublich, aber leider haben wir ihn jetzt lange nicht mehr gesehen. Aber generell ist in der U-Bahn das Unterhaltungsprogramm ja überhaupt nicht zu unterschätzen. Also, ja, heute erlebt man trotzdem noch jeden Morgen viel, oder? Also ich habe zum Beispiel morgens öfter mal, dass wenn ich sitze, da ich in der Endhaltestelle einsteige, also am Anfang, ist ja trotzdem eine Endhaltestelle, oder? Ihr wisst, wie ich meine. Das Gegenstück der Endhaltestelle. Egal, ich habe meinen Sitzplatz und was zu diesem Sitzplatz zugehört, ist dann ab der dritten Station ein Hintern in Augenhöhe. Das ist zwar nicht so unterhaltsam, das ist nur lustig, wenn eine Glasscheibe dazwischen ist und dieser Hintern dann an der Glasscheibe komische Formen erhält. Ja, das sind so Sachen, die ich sehr lustig fand bei der U-Bahnfahrt. Aber das geht nur in den nagelneuen Zügen, ne? Ja, nur das war halt das U5-Programm, ne? Da musst du dich auch mal bei dem Architekten der U-Bahn bedanken. Ja, eigentlich habe ich innerlich immer der BVG gedankt und doch dann kam irgendwann der Punkt, an dem war es vorbei. Und das war im April diesen Jahres. Einige wissen es sicher, ich habe als Greenkeeper nebenbei gearbeitet und da hatte ich immer nur einen kurzen Ausflug nach Hause, habe meine Jacke abgelegt in dem einen Fall, bin in den Straßenbahn eingestiegen und beim Aussteigen griff ein Fahrkartenkontrolleur nach mir und wollte meine Fahrkarte sehen und ich wusste sofort, was ich vergessen habe. Rein Gewissens habe ich dann natürlich den Schein, den mir der Kontrolleur entgegengereicht hat, übernommen, habe meine Angaben alle gemacht, weil ich wusste, dass ich mir nicht zu Schulden kommen lassen habe. Aber nach langem Hin und Her hat sich herausgestellt, dass ich um die 40 Euro nicht drumherum komme. Ja, und für mich ist das eine Stelle, an der eigentlich auch Kundenservice, wo der Kundenservice weitergehen sollte, weil, gut, Fahrkarte fällt nicht nur daher, aber nachweislich langer Kunde sollte nicht, dem sollte es nicht zum Nachteil gemacht werden. Also da sollte man ein bisschen Kulanz zeigen. Da habe ich mir jetzt natürlich überlegt, auf die S-Bahn umzusteigen, weil mit der BVG, auf die bin ich ja im Moment nicht gut zu sprechen. Ja, das merkt man auch richtig im Blog irgendwie. Und ich werde sicherlich nicht versuchen, das zu unterdrücken in Zukunft. Also kommen ja da bestimmt noch interessante Beiträge von dir. Ich denke mal. Da bin ich gespannt. Und was S-Bahn betrifft, da kann ich ja eigentlich so ein bisschen von deiner Erfahrung profitieren. Ja, auf jeden Fall. Also, du spielst auf Beitrag 534 an, S-Bahn des Grauens hatten wir da. Ja. Den hatte Susanne verfasst. Und ja, da bin ich ja eigentlich auch Mitleidensgenosse, ne? Und da geht es darum, ich fahre zur Arbeit früh immer mit Susanne, manchmal auch mit Andrea. Und übrigens kann man mal erwähnen an der Stelle, die beiden sollten mal wieder ihr Auto stehen lassen, da ist es nicht so langweilig früh. Aber zum Thema zurück, jetzt war es ja so heiß die letzten Wochen, richtig heiß. Und da versagen natürlich Klimaanlagen, Ventilatoren, pusten nur heiß durcheinander. Da hilft eigentlich nur ein Deo, genau. Ja, und das ist halt so, wenn man früh in die S-Bahn einsteigt, dann kommt einem erstmal der Mief aus der S-Bahn entgegen, weil wir haben es öfter jetzt erlebt, dass die Fenster einfach verriegelt sind. Susannes erste Aktion ist immer Arm ausstrecken an die Fenstergriffe, aber in der Regel sind die Fenster einfach verschlossen gewesen. Und das ist irgendwie unverständlich. Und ich glaube, wenn man in der S-Bahn sitzt, nach ein paar Stationen, hat man sozusagen den Geruch assimiliert, wenn man so will. Und ja, Susanne... Ach so, Stefan. Ja. Dann ist das gar nicht dein Geruch, der morgens an dir haftet. Ich... Ich habe gewusst, dass das kommt, aber nein. Ich dachte mal, Susanne und du, ihr nehmt dasselbe Parfüm. Ja, aber spätestens. Aber spätestens jetzt weiß Ute, warum ich ein Deo lebe. Der. Nein, okay. Spaß beiseite. Nein, du, der, das ist bestimmt von der BVG eine Aktion. Die wollen die Leute in die U-Bahn kriegen. Ja. Aber ich glaube nicht, dass sie die Leute in die U-Bahn kriegen, weil was ich in der S-Bahn erlebt habe, war, also das hat jedes U-Bahn-Programm getoppt. Ich wollte sagen, also wenn das Fenster nicht zu öffnen ist, das ist so warm, da hilft nur Strippen, oder? Genau, so ist es. Und das hat tatsächlich ein Mitfahrer, den ich erlebt habe, getan. Also ich möchte nur kurz anschneiden, man kann das nochmal nachlesen im Beitrag 582, das ist auch in den Shownotes verlinkt. Ich bin mit der S-Bahn gefahren nach Oberspree und da zog jemand seine Socken aus. Der saß so zwei Bänke weiter, ich konnte ihn so aus dem Augenwinkel sehen. Und da dachte ich, okay, ist bei dem Wetter ja nichts Unnormales, war den ganzen Tag die Dinger anhat. Ja, aber es ging weiter, er zog dann aus seinem T-Shirt aus und letztendlich stand er auch im Slip da. Also lest euch den Beitrag einfach nochmal durch. Wir hatten neulich auch was zusammen erlebt, ne Stefan? Da bin ich seit langem mal wieder U-Bahn gefahren. Stimmt, ist mir aufgefallen. Aber du kannst es nicht gewesen sein, das Capri-Sonne-Männchen, weil du saßt neben mir. Genau. Uns gegenüber saß ein Mann, so um die 30. In den Händen hielt er eine gelbe Karte, groß wie eine Visitenkarte. Ja, und er trank die ganze Zeit Capri-Sonne. Und irgendwie stand er dann auf, ging zu einer Mitfahrerin und fragte sie augenscheinlich nach dem Weg. Sie konnte ihm nicht helfen. Und da kam zu uns beiden rüber. Tja, und fragte mich, nicht Stefan. Er hielt mir die Karte unter die Nase und da stand irgendwie wie Kreuzberg Friedrichshain. Ja, er wollte irgendwie wissen, wie man nach Kreuzberg Friedrichshain mit der U-Bahn kommt. Ja, das stand auch auf der Karte. Und darüber stand irgendein Name von irgendeinem Doktor. Und unter dem Doktornamen stand Arzt für ansteckende Sexualkrankheiten oder übertragbare Sexualkrankheiten. Wir konnten ihm dann nicht weiterhelfen. Er hat sich wieder hingesetzt und fing an, Vitamintabletten zu schlucken. Also er hatte zwei Packungen bei, die riss er auf, holte da Tabletten raus und schluckte die und trank dann schnell mit seiner Capri-Sonne die Vitamintabletten hinter. Aber der hatte in seinem Rucksack ganz schön viele, ne? Ja, also deswegen ja Capri-Sonne-Männchen. Daher der Name. Ja, sonst hätte man ja gelben Zettelmann genannt. Ja. Aber ja. Kurios oder absolut nett fand ich ja, dass er dem Straßenverkäufer auch eine Capri-Sonne gegeben hat. Diesen Motzverkäufer. Stimmt. Das hast aber du gar der nicht hat auch nicht den Zettel gesehen. Ja. Oh, ist das mal klar, ja. Aber es gibt ja in der, das war übrigens U2 gewesen wieder, ne? Und es gibt in der U2 noch einen Typen, den wir schon auch zusammen gesehen haben. Und zwar, der läuft durch die Bahn. Ruppelt irgendwas in seinem Bart, was sehr schwer verständlich ist und kratzt sich selber und bei der letzten Fahrkartenkontrolle passierte das, worauf ich schon immer gewartet habe. Der Bettler lief auf die Fahrkartenkontrolle zu und es passierte nichts. Und er ging weiter. Genau, an der Fahrkartenkontrolle vorbei. Er passiert auch den zweiten Fahrkartenkontrolle, auch und der sagte nichts. Ja, das gab mir natürlich den Anlass, einen Beitrag dazu zu schreiben und mich mal wieder über meine Fahrkartenkontrolle auszulassen, die mich damals ja so hart erwischt hatte. Und das ist der Beitrag 602. Und sieh einer an, die BVG, nee Quatsch, ein Fahrkartenkontrolleur hat reagiert. Ein ehemaliger Fahrkartenkontrolleur. Genau. Ja, der hat natürlich in unserem Blog kommentiert, in dem Beitrag, den du gerade angesprochen hast, und hat noch ein paar Details zu dem besagten Herrn erwähnt. Und zwar hält er sich meistens Eberswalder Straße auf. Und der ehemalige Kontrolleur hat dann auch geschrieben, dass es natürlich keinen Sinn macht, wenn man dort als Kontrolleur mehrmals die Strecke abfährt, jedes Mal ihn dort zu kontrollieren. Ja, aber die ganze Diskussion sollte man sich mal da angucken, weil das wird zu lang, wenn man es jetzt hier... Genau, da könnte man eine eigene Show draus machen. Ja. Ich habe heute auch noch was erlebt in der U-Bahn. Ganz kurze Anekdote. Mir gegenüber saß eine Frau und die hatte zwischen den Beinen, man mag es nicht glauben, ein Einfahrtsverbotenschild. Ich lasse es mal so im Raum stehen. Wann kann man davon den Bericht oder das Foto im Blog sehen? Nee, kann man nicht. Habe ich nicht gemacht. Kein Aber Foto. Da stand doch nicht Fotografieren verboten, oder? Nee. Oh Gott. Ja. Du, Stefan. Ja. Wir sind schon wieder ganz weit über die Zeit, habe ich das Gefühl. Echt so viele Themen immer, das ist unglaublich. Ja, lass uns die Juli-Ereignisse einfach rauswerfen. Genau. Ihr könnt alles im Blog nachlesen. Und es ist wirklich sehr umfangreich und vielseitig. Da habt ihr auf jeden Fall was zu lesen. Ja, wir schauen mal, ob wir das in der nächsten Folge unterbringen. Aber da haben wir ja eigentlich Kultur angedacht. Kultur pur, ich glaube auch. Und zwar werden wir auch Pizzi da nochmal reinnehmen. Ach komm, also ich muss sagen, für sowas müssen wir noch Zeit haben. Du wolltest Nein, Pizzi noch unbedingt nicht mehr. Was sagen. Das ist zeitlich gar nicht möglich, Stefan. René, jetzt komm, gib dir einen Ruck. Also so können wir das nicht im Raum stehen lassen. Also ich habe eine ganz böse E-Mail von Pizzi bekommen. Echt? Ja. Und du weißt warum? Auch ganz genau, warum. Also du, ich glaube, du sagst jetzt mal was hier an der Stelle. Nee, ich weiß ja nicht, warum. Soll ich es dir nochmal vorspielen? Hast du ja bestimmt nicht auf Lager. Na, pass auf, ich spiel's mal jetzt rein. Wir haben eine Autokammbüttel, kann man da auch hinschicken. Richtig. Jetzt haben wir nicht an. Jetzt haben wir Pissi gerade. Pissi? Entschuldigung. Aber die haben wir jetzt nicht gemacht, die machen wir nächstes Mal. Sollen wir? Ja, dann lassen wir noch die Spannung sozusagen. Genau. Gut. Also rein dann beim nächsten Mal. Ja, oder einfach mal im Blog gucken, dann wisst ihr schon, wer Pissi ist oder was Pizzi genau. ist. Und dann geht's auch um Kunst beim nächsten Mal. Ja, Pizzi heißt sie übrigens. Achso, Pizzi, ja, alles klar. Ja. Gut, dann war's das. Also Pizzi, es tut mir leid. Eigentlich wollte ich dich auch mal Patty nennen, weil da kann man nichts falsch machen, aber ich habe es mir jetzt ungefähr 50 Mal vorgesagt. Und also Pizzi bleibt Pizzi, ne? Pizzi passiert nicht mehr. Gut, dann bin ich ja beruhigt, ne? Weil Pizzi hat uns natürlich diese Woche überrascht und warum Susanne peinlich ist, das erzählen wir natürlich auch im nächsten Mal. Beim nächsten Mal. Genau. So, und dann noch eine Sache für den Blog, die wir demnächst starten wollen. Mal gucken, wann. Wird nicht lange dauern. Den verrückten Briefkasten. Nach vielen Nachfragen habe ich mich entschlossen, die alten Briefe wieder rauszuholen. Wer jetzt nicht weiß, worum es geht, der soll sich überraschen lassen. Genau, also ich kann nur sagen, das ist wirklich toll. Da hast du deine Kreativität wieder spielen lassen. Nur für euch, damals schon. Du wusstest schon, dass mal ein Blog kommt. Richtig. Und auch dazu könnt ihr euer Feedback dann abgeben. Wir haben ja die drei Möglichkeiten, ne? Stefan, kannst du das nochmal wiederholen? Genau. Also, ihr könnt uns kontaktieren per E-Mail an blog@juba.de oder ihr nutzt das Kontaktformular auf der Blogseite, beziehungsweise zu jedem Beitrag könnt ihr auch kommentieren. Das bekommen wir dann auch. Oder ihr ruft einfach an unter Berlin 202 36803. Genau. Und uns würde auch interessieren, ob euch die Länge von 20 Minuten für diesen Blogcast in Ordnung ist und ob wir mehr Musik spielen sollten. Tut euch keinen Zwang an, ruft an oder schreibt uns und teilt uns das mit. Und bevor wir jetzt den Kasten dicht machen, würde ich die Geburtstagskinder noch machen. Ja, da sind wir ganz schnell durch, weil soweit ich weiß, sind es keine Geburtstagskinder im August. Die Juli-Geburtstagskinder hatten wir ja schon. Gut, falls sich doch einer noch finden sollte, der im August Geburtstag haben möchte, dann kann das gerne reinschreiben. Mal kurz zurückspulen, Kontaktmöglichkeit anhören und dann melden. So ist es. Julias Oma hat mir gerade zugeraunt. Echt? Wann hat die? Wann hat die? Weiß er selber nicht. Ja, dann würde ich die sagen... Die Oma kann sowas aber gar nicht hören. Die ist gar nicht in der Lage, einen Podcast zu hören. Ach so. Na, wenn nicht, müssen wir Leo nochmal anrufen lassen. Genau. Okay, dann würde ich sagen, das war's für heute. Genau. Und das war ja wieder mal sehr lustig. Richtig. Da hörst du rein. Was war denn das gerade, René? Das klingt ja richtig schlecht. Das kann man keinem antun. Das ist eine Standardverabschiedung. Ja, aber das klingt nicht gut, wenn du das sagst. Da gibt's doch jemanden, der es viel besser kann, oder? Ja... Eben, und naja, die wollt ihr eigentlich nicht, ne? Aber ich hab mir was einfallen lassen, hör mal zu. Bitte, bitte, hör uns zu. Ja, Andrea, gemeint bist nur du. Sag doch endlich deinen Spruch, wir flehen dich an, du holst dir dabei noch keinen Bruch. Mensch, Andrea, wir haben alles probiert, dich zu überreden, doch du wolltest nicht, du gabst uns nicht deinen Segen. Das ist für uns nur allzu schade, denn jetzt stellt sich für uns die Frage, wer soll es jetzt sagen? Soll es etwa ein anderer wagen? Nein, nein, wir wollen das alles nicht. Wir wollen nur dich, die Ex-Azubine. Also zieh jetzt nicht so eine Miene. Was ist denn daran so schlimm? Sag doch endlich, Hörsterin. Was sagst du dazu, René? Ist okay. Also wenn sie das nicht überzeugt... Sollte sie überzeugen. Ja, ich finde auch. Also ihr müsst uns unterstützen. Wir wollen das hören von Andrea. Richtig. Mailt uns. Kommentiert uns. Ruft uns an. Ruft uns an. Schreibt uns Briefe. Besucht uns. Aber nicht stalken. Gut, ich würde sagen, das war's für heute. Auf jeden Fall, das war ein schöner Schluss und wir sind gespannt, ob's klappt. Nächste Folge dann mehr. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich höre nichts. Also so wie der nachher spricht. Ja. Ja, genau so. Ich würde nachher nicht anders sprechen. Okay. Wahrscheinlich nur ein bisschen mehr leiden, wenn ich jetzt noch ein Bier trinke. Weißbier weg habe. Ja. Gute Stichwort. Warte mal, ich mache mir schnell mal meine Tabukarte. Tolle Leute hören alle zu. Ja, perfekt. Ich denke mal, so geht das. Ja, es ist schlimm, ne? Ne? Ja. Also, Tabu. Was noch? Ja, also damit habe ich nicht gerechnet. Deswegen habe ich das eben völlig falsch ausgesprochen. Ich muss ja sagen. Ach du Scheiße. Denk dran, jetzt haben wir alles drauf. Ja. Aber pass mal auf, ich habe mir was einfallen lassen. Hör mal zu, ja? Alter. Oh, das war das Falsche. Ich drück uns die Daumen, dass die Sendung 1000-mal besser wird als die erste. Genau. Hörst du? Hausterin. Ach, du sagst nicht Scheiße. Nicht Hauster. Hörsterin. Hausterin, ja. Okay. Sag doch endlich. Hausterin. Oh Mann. Stefan, wenn. Schon wieder. Get this podcast and more great ones like it on the High Performance Podcast Delivery Network from Podjo and Limelight Networks. I love it.